aber noch mehr und sprachen: Das ging oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei gut, dass er gekreuziget wird.